Podcast Schreiber, wenn er das nächste Mal einen Riesenthema von Corona kommt und nicht den Fleisch verliert, mache ich so gar nicht. Junge, das ist sei Podcast, alles, was er dort macht, nochmal in den WordPress verliert. Das könnte er in den Google doch auch schon machen, das wäre mir sehr geholfen. Weil Samo, bist du in Polen? Man versteht dich so schlecht. Qualität beim Telefonieren. Qualität beim nächsten Podcast beim Amo. Also, es tut mir sehr leid mit allem, was ich gerne möchte, aber verstehe du ich dich nicht? Du hast schon eine leichte Dach, schade, oder? Ich liebe dich für deine präservative Antworten. Präzise heißt es. Aufgepasst und aufgemerkt. So, danke sehr. Alter Vater. Ich sah jetzt nichts. Ich schlufe nämlich schon halber. Naja, von nichts kommt nichts, ne? Und du weißt, also ich als armer Versicherungsvertreter, der ich eigentlich gar nicht bin, aber gut, der ich ja gern wäre, weil ich so arm bin und so weiter und so fort, ändert ihr nicht, führt zu nichts, merke ich gerade, führt zu nichts. Ich bin zu schwach, um mir Gedanken zu machen. Machst du da für aus? Siehst das wieder aus, als hätte ich ein Dachschade? Bin gerade am Essen, haben die Backe voll. Für was hast du überhaupt die Kopfhörer auf dem Kopf? Ich bin ja auch verkält, ich bin ja auch nicht so. Ich hatte mal ein bisschen frei, ist mir auch schon krank und mein Herz hat Zahnweh bis zum Abbinken, weil ich am Zahnarzt hat Bäue. Ich bin auch zu schwach, um mir Gedanken zu machen. Hä? Die wichtigste Information hast du jetzt aber vergessen. Hä? Mandy, ich muss das Jagdgewehr vom Vater einpacken? Sowas aus deinem Munde hätte ich jetzt nicht gedenkt. Was Menschen tode mit. Du Luda. Ihr seid so hell ehrlich. Das ist allerdings möglich. Mein Bestes, das. Anna, froh, haben wir. Das gefällt mir aber nicht. Ich hätte das gern im Text. Och, sorry, aber ich bin halt eben so, wie ich bin. Ich war bei der falschen Mädchen, da haben wir uns schon viele eklige Sachen ernährt. Das kann ich dir wirklich sagen. Ihr seid einfach nur Affe. Das ist echt unfassbar. Weißt du, wenn du so Kollege hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Ja, Gott, was will ich machen? Wann, ey. Na, hocke doch mal, warte auf deinen nächsten Song. Dass du ganz ohne Dudelsack spielen kannst, das ist schon phänomenal, ja. Das muss man halt beherrschen. Na gut, das war jetzt unbedingt. Aber das ist, das ist ein spezialistisches Dings von mir. Und so ganz ohne Dudelsack bin ich jetzt auch mal wieder nicht. Die Dudelsack in die Pfeife nicht hier dabei. Ja, nee, also, ich weiß auch nicht genau, was ich sagen will. Amen.